geht weiter mit dem Thema der Heilige Geist und du. You and the Holy Spirit. Du und der Heilige Geist. I will keep on saying this. Saying this. Have a relationship with Christ. Ich werde es weiterhin sagen. Habe Beziehung mit Christus. Pray in the Spirit. Bete im Geist. Sometimes you might not even have time to kneel down. Manchmal hast du keine Zeit, dich hinzuknien. Maybe, you know, some people they want to have a perfect place before they pray. Oder einige Leute brauchen einen perfekten Ort, bevor sie beten können. Even on your way going to work. Jetzt auf dem Weg zur Arbeit. On your way going to do, you know, there are a lot of things that you do. Es gibt viele Sachen, die wir am Tag on your way going machen. There. Auf dem Weg dahin. Remind yourself of the Lord. Erinnere dich an den Herrn. And pray in the Spirit. Und bete im Geist. Amen. Amen. Just say thank you, Father. Sag einfach Danke, Vater. That you are in me. Dass du in mir bist und ich in dir. That alone is a very big prayer. Das ist ein gutes und großes Gebet. Amen. You know, you don't commit everything you do into His hand. Übergeben wir alles, was wir tun, in seine Hände. You know, some of us we think we don't need to give Him everything. Einige von uns denken, dass es einige Sachen gibt, die Gott nicht braucht und die er nicht wissen muss. Praise the Lord. Hallelujah. Anything outside Christ is evil. Alles außerhalb von Christus ist bösartig. Anything outside Him. Alles außerhalb von ihm. Amen. Amen. Allow Him to be the reason you are doing whatever you are doing. Lass zu, dass er der Grund ist, weshalb du Sachen machst. If you are the one, you know your job. You have different jobs. Wir haben verschiedene Arbeitsplätze. Allow him to be the reason you go to that job. Lass zu, dass er der Grund ist, weshalb du dahin gehst. Some of us are photographer. We take pictures. Einer von uns sind Fotografen. Allow it to be that it is Christ. That is the motive of my doing this job. Lass zu, dass Christus das Motiv ist dahinter. Amen. Amen. Even those of us that you know we do different things. We might even be playing football or going to just the natural job and allow it to be Christ the motive. Lass zu, dass in allem, was ihr macht, Christus das Motiv ist. That job. Übergeben diese Arbeit. Or whatever you are doing, submit it to Him. Oder dieses Hobby oder sonstiges Christus. What whatever you refuse to submit to Him. Was wir ihm nicht freiwillig übergeben. Is destruction. Ist Zerstörung for you. Für uns. Can never do anything. Wird nichts ausgeschlossen. Wird kein Problem lösen können. Let me give you an example. Ein Beispiel. You know, Moses. Moses. The rod. You remember the rod. Sein Stab. You know, the rod was not, you know, the natural rod. Ein natürlicher Stab. Moses submitted it to God. Den hat Mose Gott übergeben. And when it now returned to Moses. Und als dieser Stab wieder zurück zu Mose gegeben wurde. He doesn't want to take anything from you. Weil Gott möchte uns nichts wegnehmen. He took the rod from Moses. Moses submitted the rod to him. Mose hat ihm diesen Stab übergeben. And the Lord returned it to Moses. Und der Herr hat es Mose zurückgegeben. And when it now returned to Moses. Und als er das Mose zurückgegeben hat. It was no longer Moses' rod. War es nicht mehr der Stab von Mose, aber der Stab Gottes. And this rod, dieser Stab, that was once a natural rod, der vorher ein natürlicher Holzstab war, was now able, war jetzt in der Lage, das Meer zu teilen, that they were able to pass through the dry ground, durch das sie dann gegangen sind. And it brought out water from stone. Und es hat Wasser aus dem Stein hervorgebracht. Is somebody understanding? If you refuse to submit whatever to him, wenn du dich weigerst, you Dinge see it as your own property. Zu denken, dass es dein Besitz ist. As you see it as your own business. Dein eigenes Geschäft. You will regret it. Dann wirst du es bereuen. Praise the Lord. Because it can never divide any seed. Weil es wird nichts teilen können. Because it can never bring out any victory for you. Es wird keinen Sieg hervorbringen, den Christus verherrlicht. We were in 1 Corinthians 6:19. Wir waren in 1. Korinther 6:19. You know, the Holy Spirit, number one, the Holy Spirit birthed believers. Der Heilige Geist hat uns Kinder Gottes geboren. Number two, he dwelt in believers. Und dann er Er wohnt in uns Kindern Gottes. He did not only birth you. Er hat uns nicht nur geboren. He lives in you. Er lebt auch in uns. Praise the Lord. Halleluja. It means one third of you is God himself. Das heißt, ein Drittel von dir ist Gott selbst. And you carry him everywhere. Du trägst ihn überall mit. If you can remind yourself of him, you'll never be afraid of anything. Wenn du dich an ihn erinnern kannst, dann wirst du niemals Angst haben vor Whatever Anfang. You are doing, if you can remember, if you can remind yourself of Christ. Wenn du dich an Christus erinnern kannst. The little you do is enough. Ist das Kleine, was du tust, genug, es reicht. Amen. Amen. The Bible said you are not your own any longer. Die Bibel sagt, wir gehören nicht mehr uns selbst. He said the old is gone. Er sagt, das Alte ist vergangen. The old that belonged to you before is gone. Das Alte, was früher dir gehört hat, you know, Second Corinthians. Ist weg. Amen. 2. Korinther. 2 Corinthians 5:17. It's a new creature. He said the old that belonged to you before. Das Alte, was dir früher that gehört you hat, control as you want, was du kontrolliert hast, wie du lustig wärst, ist tot und begraben. And you have to always remind yourself that the old life is dead and buried. Und du musst dich daran erinnern, dass das Tote begraben ist. Now have the new life. Du hast jetzt das neue Leben. Don't allow the past mistake to disturb you. Lass nicht zu, dass die vergangenen Fehler dir dich stören. Amen. Amen. The past mistake, you see that have, you know that some people they are it's like the children of Israel, they were out of Egypt, but Egypt was always still in them. Die Kinder Israels, sie waren sind raus aus Ägypten gezogen, aber Ägypten war immer noch in ihnen. You know, a lot of us we are God's children, we are born again, we are saved. Wiedergeboren. Aber die Vergangenheit ist immer noch hinter uns her. Amen. We never allow it to go. Wir lassen es nicht los. He said, if any man be in Christ, it's a new Wenn jemand in Christus ist, ist es eine neue Schöpfung. You don't learn to be holy. You are holy. Wir lernen nicht heilig zu sein, sondern wir sind heilig. You know, religion is always learning to be holy. Religion ist immer lernen, heilig zu sein. You don't learn to be holy. Du lernst nicht you don't try to be holy. Du versuchst nicht heilig zu sein. You are holy. Du bist heilig. You are righteous. In Ephesians 4, let us go to Ephesians 4. Ephesians 4. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We are not trying to be holy. Ich versuche nicht heilig zu sein. I'm getting better. I'm getting better. Es wird besser werden. Like that. Das gibt's nicht. You are either dead or you are alive. Entweder bist du tot oder am Leben. I'm not dead. I'm not alive. You see, in between. There's nothing like in between. Das ist kein Zwischending. Amen. Ephesians 4. Epheser 4. Verse 21. Oh, let's read from verse 20. But you have not so learned Christ. If so be that you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus. The truth is in Jesus. Wie weit ist Jesus? Amen. He said the truth is in him. Wie weit ist in ihm? Remember, Jesus is the word. Erinnert euch, Jesus ist das Wort. Christ is the truth. Christus die Wahrheit. Without Jesus, Christ can never be here. Ohne Jesus kann Christus nicht hier sein. The child and the son. Das Kind und der Sohn. He said the truth is in Jesus. Die Wahrheit ist in Jesus. Is somebody, do you get it? It's inside Jesus. Ist in Jesus. Without the Son of Man, the Son of God can never be here. Ohne Menschensohn kann der Sohn Gottes nicht hier sein auf Erden. Without the Son of Man, ohne Menschen, the Son of God cannot be here with us. Kann der Sohn Gottes nicht hier Amen. Sein auf Erden. That you put off concerning the former conversation, the old man, The old man, the old you. Das alte Leben. The old system. You know what you value before. Was uns früher wichtig war. You know what you love. Was wir früher geliebt haben. Orte, an die wir gerne gegangen sind. You know, friends, the old friends. Die alten Freunde. Let them go. Lass sie los. You know, if you want to kill a frog. Wenn du einen Frosch töten möchtest, you don't just put it inside hot water. Schmeißt ihn nicht in heißes Wasser. It will jump off. Weil er wird dann rausspringen. It will just jump out of, auf den Topf. Out of the pot. But put cold water. Wenn du ihn in ein kaltes Bad legst, then put, you know, put the pot on the fire. Und diesen Topf langsam erhitzt. And start hitting it little by little. Und ihn nach und nach erhitzt. Before you know it, it's now lecker warm. Dann ist es angenehm warm irgendwann. No, later is no longer like warm. Und irgendwann ist es nicht mehr angenehm, sondern einfach nur brennt heiß. From one warm to another. Es wird heißer und heißer. Satan, he never come with lion. Der Teufel kommt nicht mit einem Löwe. Came to eat with serpent. Er kam mit einer Schlange. Why? Because he's cunning. Weil eine Schlange listig ist. You know, he will never use force on you. Er wird dich nicht zwingen. But he will plant seed into you. Er wird Samen in dein Herz Somebody sehen. He said that you put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt, according to the deceitful law. The old man that is corrupt. Der alte Mensch, der betrügerisch ist. Said, put it off. Den sollen wir ablegen. You know, you don't just there are places we go to today, you know. You know, to put off the old man. Den alten Menschen abzulegen. It's like if you want to take out darkness. Ist wie wenn du Dunkelheit what do you do? You verscheuchen willst, machst du das Licht an. Amen. Und dann without light, darkness, you can never take it out. Kannst du Dunkelheit nicht wegnehmen. Amen. Amen. Without Christ, the old man. Christus ist der alte Mensch immer noch da. Without the new man. Ohne neuen Menschen. The old man can never go. Kann der alte Mensch nicht gehen. You don't put, you don't take out the old man, then now come to the new man. That's not how you do it. You come to the new man. The new man help you to drive the old man out. Neuen Menschen und der neue Mensch hilft den alten Menschen zu verscheuchen. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And be renewed in the spirit of your mind. The spirit of your mind. Da ist eure Gesinnung. You have a spirit of mind. Amen. Ein Geist den Geist eurer Gesinnung. Verse 24. And as you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. How do you put him on? Wie zieht ihr den neuen Menschen an? You don't remind yourself of Christ. Ihr erinnert euch an Christus. Remind yourself of what he loved. Erinnert euch an das, and what he hates. Was er liebt und das, was er hasst. Amen. Amen. Remind yourself of how much he loves you. Erinnert euch daran, that's how to wie sehr put on er the new euch man. Liebt. So zieht ihr den neuen Menschen an. If somebody hates you, and wenn man dich hasst und gegen dich hasst, a problem coming to you from one and what, remind yourself komm, erinnert of euch an Christus. What he did for you. Was er für euch getan hat. You are putting on the new man. So zieht ihr den neuen Menschen an. To kick out the old man. Um den alten Menschen zu verscheuchen. Amen. The old man is full of problems. Der alte Mensch ist voll von Problemen. Amen. But you have the new man. Wir haben den neuen That's Menschen. Christ himself. Das ist Christus selbst. Put him on. Diesen sollen wir anziehen. Learn to put him on. Lernt diesen neuen Menschen if anzuziehen. Not, things of this world will control your joy. Sonst werden die Dinge dieser Welt eure Freude beeinflussen. See, nothing is working for me. Man wird anfangen, sich selbst zu bemitleiden. Nothing is working. Nichts Look at funktioniert für euch. Look at what they have. Praise the Lord. Halleluja. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 25, it says, wherefore, putting away lying, speaking every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Praise the Lord. Hallelujah. Talks about the fruit. All these are fruit. Amen. Wie geht's um Frucht? Then in verse 26, it says, be ye angry and sin not. He did not forbid you. He did not tell you not to be angry. Hier steht nicht, dass wir nicht sauer sein sollen. He said, be angry. Wir sollen sauer sein, aber nicht sündigen. You can't be angry and never sin. Du kannst wütend sein, ohne zu sündigen. You know, Jesus was angry. Jesus war wütend. He beat them out of the synagogue. Er hat sie aus der Synagoge rausgejagt, aber es war keine Sünde in ihm. You know, sometimes Satan can be on the way. You know, their body on the way. People's body. Manchmal sind die Leute halt im Weg. You know, und der Teufel nutzt sie. Today, you know, nowadays, you know, the body on the way is a big problem for God's children. Für uns Kinder Gottes ist ein Problem, dass wir uns von dem Äußeren täuschen oder uns beeinflussen lassen. You know how things are today everywhere. And to listen to the voice of Christ. Der Stimme von Christus zuzuhören, is the power of Christ. Braucht die Kraft von Christus. Because everything will be fighting you. Weil alles wird dagegen sprechen. Amen. Gott, yourself will be fighting you. Du selbst wirst parents will be fighting you. Dich bekämpfen. Friends Eltern, will be fighting Freunde you. Werden dich bekämpfen. And you know, you don't want to offend anybody. Aber du willst niemanden auf die Füße treten. And you allow them. You know, allow Satan to go through them. Und deswegen lässt man zu, dass der Teufel durch sie weiterhin arbeitet. You know, if you read Matthew 16. Wir Matthäus 16 lesen. You know, Peter and Jesus. Petrus und Jesus. You know, what Peter said was not bad. Das, was Petrus gesagt hat, war nicht schlecht, dass Jesus nicht sterben wird. In the natural world, we say amen. Natürlich würden wir sagen Amen. You will not die. Du wirst nicht sterben. Amen. But Jesus said, "Get behind me, Satan." Aber Jesus hat gesagt, weiche von mir, Satan. You know, Satan can come with beautiful words. Der Teufel kann mit schönen Good Worten words. Kommen, mit guten Worten. To take you, you know, if he's going to take you, he will not come with bitter words or something that you will not admire. Er wird dich nicht mit etwas verführen, was dich nicht interessiert. What this world will not. You know what? He will come with what this world will call good. Er wird dich mit dem verführen, was the diese good Welt of gut this nennt. World. Das Guten, you das will Gute not diese, die Welt. The good of this world. Und in diesem Fall war das Gute der Welt, zu sagen, dass er nicht sterben you wird. You will have that job is the good of this world. Oder dass du diesen Job auf jeden Fall haben wirst, ist auch das Gute dieser Welt. You will prosper is the good of this world. Du wirst world. Auf jeden Fall Erfolg haben in dieser Sache. Allow the will of God to take place in your life. Aber was denn mit dem Willen Gottes? Lass doch zu, dass der Wille Gottes in deinem Leben stattfindet. You know, I thank, you know, I just am happy for Jesus. Ich freue mich wegen Jesus. Because he was able to know who was speaking through Peter. Er wusste, wer durch Petrus gesprochen hat. You know, some of us will not even know today. Einige von uns würden das noch nicht mal kennen. We will join them and rejoice. Wir würden sagen, that is not Jesus. Aber das ist nicht Jesus, so war er nicht. He noticed that this is not coming from his father. Er hat erkannt, dass das nicht von seinem Vater kommt. Don't accept whatever is not coming from your father. Akzeptiere nicht das, was von deinem Vater nicht kommt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He noticed something that it was not coming from the Father. Er hat erkannt, dass es nicht vom Vater kam. And he rejected it. Und er hat es verweigert. Get behind me, Satan. Gesagt, weiche vor mir, Satan. Praise the Lord. Hallelujah. Very soon I would like to preach something of hell. Ich möchte gerne irgendwann über die Hölle predigen. You know, this word hell. It's not just one word. There are three words for hell. Es gibt drei Begriffe, die die Hölle bezeichnen. Amen. Amen. Very soon you will hear about it. Amen. Amen. You will hear the message. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is in you. Der Herr ist in dir. He dwells in you. Er wohnt in dir. And now the old is gone. Jetzt ist das Alte vergangen. Your old is gone. Das Alte ist vergangen. It is now Christ. Christus. Amen. Ist jetzt da. Stop allowing the old to pursue you everywhere. Hört auf zuzulassen, dass das Alte immer noch ein Teil eurer Gegenwart ist. Amen. Stop and don't allow the old to continue to pursue you. Dass das Alte immer noch hinter euch her ist. Amen. Amen. The old life. Das alte Leben. The old friends. Die alten Freunde. The old desire. Die alten Wünsche. You know, God wanted, we wanted Mercy to be a doctor. Wir wollten, dass unsere Tochter ein Arzt ist. But thank you know today for me that she's a child of God is enough for us. Aber uns ist es wichtiger, dass sie ein Kind Gottes ist. Praise the Lord. Halleluja. You know it's no longer do this. You must look. Don't you see your mate? Don't you see? You know the system of this world today. Weil im System dieser Welt zwingt man Kindern verschiedene Berufe auf. You know as you keep on knowing the truth. Wenn wir weiter in der Wahrheit living wandeln, with Christ, allow him to live in you. And knowing his word, sein Wort kennen und seine Wahrheit kennen. The old vanished. Ist das Alte vergangen? Your Lord is now your Savior. Dein Herr ist jetzt dein Retter. He is your Lord and he is your Savior. Er ist dein Herr und dein Retter. And that is who he is to you. Und das ist er für dich. And you please understand the meaning of Lord. Und wisse bitte, was Herr bedeutet. Lord means owner. Herr bedeutet dein Eigentümer. Amen. Amen. You no longer belong to yourself. Du gehörst nicht mehr dir selbst, Christ, sondern Christus. Amen. Amen. Actually, no one belongs to him or herself. Niemand gehört sich selbst. Amen. You are either of Christ or you are of Christus Satan. Amen. Amen. And learn to be conscious of the spirit. Lernt euch dem Geist bewusst zu sein. And always know that you are never alone. Du wisst immer, dass ihr nicht alleine seid. Know that you are never alone. Wisst, dass ihr nicht alleine seid. No matter what you are passing through. Egal, was wir durchmachen. Know that one third of you. Remind yourself. Remind yourself. That is the victory. Wir müssen uns daran erinnern. That one third of you is Christ. Dass ein Drittel von uns Christus ist. Amen. Even in the midst of mistake, remind yourself. You know, David had to encourage himself. David hat sich selbst ermuntert. Remind yourself that you are never alone. Und daran erinnern, dass wir nicht alleine sind. Remind yourself that you are a child of God. Dass wir Kinder Gottes sind. That your Father take care of you. Dass unser Vater auf uns Acht gibt. Again, 2 Corinthians 5:17. Any man in Christ. 17. The old is dead and buried. Das Alte ist tot und begraben. Amen. Mm-hmm. Let us quickly look at this very place. Romans 6. Go to Romans 6. Please. Römer 6. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 6. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 6. Römer 6. From verse 1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde fahren, damit das Maß der Gnade voll werde? You know, if they have not asked you this question, you know, this very question that they ask here, the verse 1, you will know that you don't preach grace. Wenn man dir diese Frage noch nicht gestellt hat, dann weißt du, dass du nicht die Gnade predigst. Diese Frage wurde mir schon oft gestellt. Sollen wir also sündigen wegen der Gnade Gottes? He said, look at verse 2, God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? A dead man cannot sin. Ein toter Mensch kann nicht sündigen. Amen. Amen. That's who you are before sin. Und das sind wir für die you are dead. Wir sind tot für die Amen. Sünde. Amen. You are like a dead man that can never sin. Sind wir ein toter Mensch, der nicht sündigen kann? You know, if a dead man, if you just bring a dead man here, beat the dead man, do everything, you will just be dead because he is dead. Meine Leiche nimmt und sie verprügelt, die Leiche reagiert nicht darauf, weil sie schon tot ist. Amen. Amen. A dead man can never sin. Eine Leiche kann nicht mehr sündigen. That's what he just said here. Amen. Then know you know that so many of us, as we are baptized into Jesus Christ, we are baptized into his death. You died with him. Wir sind mit ihm gestorben, als er gestorben ist. Is somebody understanding? When Jesus died, he did not die alone. Als Jesus gestorben ist, er nicht alleine gestorben. You died also. Du bist mit ihm gestorben. We all died with him. Das alte ist mit ihm gestorben. The old life. Das alte Leben. Is somebody getting it? Amen. He did not die without taking those things away from you and taking it along. Amen. When he died, you also died. Als er gestorben ist, bist du auch gestorben. And when he rose up, und als er auferstanden you also, bist du mit ihm auferstanden. Amen. Amen. Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. How do we walk in newness of life? Wie wandeln wir in diesem by neuen Leben? Christ. Indem wir Christus sehen. By seeing Jesus. Indem wir Jesus sehen. Allow him to be your focus. Zulassen, dass er unser Fokus ist. Two, can you help us to read verse 5? Denn wenn wir mit ihm eins ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. If we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with him. Is somebody getting it? Your old man is crucified with him. Ist mitgekreuzigt worden mit ihm. Oh, Daddy. That the body of sin might be destroyed. That henceforth we should not serve sin. Verse 7. Before verse 6. We go back to that verse 6. Amen. Verse 7 says, for he that is dead is free from sin. You see it? A dead man can never sin. Ein toter Mensch kann nicht sinnen. Praise the Lord. Hallelujah. No wonder Jesus called you. You know, he did not call you sinners. Deswegen, kein Wunder, dass er uns nicht Sünder nennt. He said you are blameless. Schuldlos. Amen. Amen. He did not call you sinners. He said you are not like them, the sinners. Sie wie die Sünder. But does that mean you don't sin? Weißt du, wir nicht sündigen? You sin, but somebody paid the price. Wir sündigen, aber jemand hat den Preis bezahlt. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For he that is dead is free from sin. Oh, Daddy, thank you. He that is dead. Wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. In verse 6 said that henceforth we should not serve sin. Do you know how you serve sin? Wie dienen wir der Sünde? Amen. Amen. You don't serve sin by lying, by stealing. Wir dienen der Sünde nicht, indem wir lügen oder stehlen. Or fornication. That's not how you serve sin. Oder uns vertreiben. You know, sin always comes into our life when our focus is out of Christ. Sünde kommt in unser Leben, wenn unser Fokus auf Christus ist. The absence of Christ is sin. Wenn Christus nicht da ist, herrscht die Sünde. That's why your mind should be occupied with Christ. Deswegen müssen unsere Gedanken umgeben sein von Christus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. John 8. Johannes 8. Jenny will help us to read 24, verse 24 and 21. John 8. And come with us. John 8. Yes, 24. And then 21. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. 21. Yes. Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen: Ich gehe fort und ihr werdet mich suchen. Und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Praise the Lord. Hallelujah. I say therefore unto you, that you shall die in your sins. For if you believe not that I am he, you shall die in your sin. You know, you cannot talk about sin without death. Du kannst nicht über Sünde sprechen, ohne über den Tod zu sprechen. Amen. And once you talk about death, you are going to talk about hell. Wenn du über den Tod sprichst, sprichst du über die Hölle. These three, they go together. Alle drei hängen zusammen. Amen. You know, Jesus never called us sinners. Jesus hat uns nie Sünder genannt. Because sinners give death power to kill them. Weil Sünder geben dem Tod die Kraft, sie zu töten. If you see yourself as a sinner, wenn du als ein Sünder siehst, you empower death to kill you. Dann gibst du dem Tod die Macht, dich zu töten. Because until you are a sinner, death can never kill you. Weil erst wenn du ein Sünder bist, kann der Tod dich kriegen. You know, remember when Jesus came. Erinnert euch, wenn Jesus kam, hat er ein Problem. No sin. Keine Sünde. That was his problem. Das war sein Problem. And because of that, death cannot even kill him. Deswegen konnte der Tote nicht fassen. Amen. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. And you know, he not collected all our sins. Deswegen hat er all unsere Sünden aufgenommen. Deine, meine. So that now death cannot kill him. Damit er getötet werden kann. Is somebody understanding? Praise the Lord. Hallelujah. Jesus never called you sinners. Jesus hat uns nicht Sünder genannt. Because sinners give death power to kill them. Weil Sünder geben dem Tod die Kraft. If you see yourself as a sinner, wenn du dich als Sünder siehst, you are giving death power to kill you. Gibst du dem Tod die Kraft, dich zu töten. You are to see yourself as a righteous man. Du musst dich als ein gerechter Mensch sehen, as a holy man. Ein heiliger Mensch. That's who you are. Denn das bist du. Amen. Amen. You know, there have been a change of clothes. Deine Kleidung wurde geändert. You see, you pulled it on, you gave it to Jesus. Du hast deins ausgezogen. And Jesus pulled his own and gave it to you. Hast es Jesus gegeben? Jesus hat dir deine Sache gegeben. Du lernst nicht heilig zu sein. You don't learn to be righteous. You are not born righteous, you are born holy. Du bist heilig und gerecht geboren. Amen. Your holiness is not based on what you do. Deine Heiligkeit basiert nicht auf dem, was du it's tust. It's based on who you believe. Sondern an wen du glaubst. I don't know if somebody's getting it. Praise the Lord. It's not based on your stealing, your fornication. That you know that you are holy does not mean you don't fornicate. Dass du heilig bist, heißt nicht, dass du keine Sünde mehr begehst, keine Fehler mehr machst. Or you don't make mistake or you don't sin. Oh, daddy. You know, people under law, they'll be very angry with me. Leute, die im Gesetz sind, you'll not like this message at all. Denen passt diese Predigt nicht. Amen. Amen. The Bible, the book of James, if you violate one, you violate all. Weil in Jakobus steht, wenn du ein Gesetz missachtest, bist du in allen schuldig. You better run to Jesus. See Lauf lieber zu Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Let us go back to Romans 1. Römer 1. Romans 6. Romans 6. Romans 6. Jenny, can you help us to read 8 and 9? And Jennifer, help us to read 10 and 11. Damit. JJ. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr heilt euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Praise the Lord. Halleluja. Vers 8. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. Knowing that Christ being raised from the dead, died no more. Death had no more dominion over him. For in that he died unto sin once. But in that he liveth unto God. Likewise, reckon ye also yourself to be dead indeed unto sin. You see there? He said you are to reckon yourself to be dead unto sin. Auch wir müssen erkennen, dass wir tot sind für die Sünde. Never see yourself as a sinner. Und uns nicht mehr als Sünder sehen. Never believe you never. For you it is not I don't want to sin. Hier geht's nicht darum, ich will nicht sündigen. Amen. Likewise, reckon ye also yourself to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. Neither yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God. How do you do that? Wie gibst du dich Gott selbst hin? By reminding yourself of Christ. Indem du dich an Christus erinnerst. And now live in you. Der in dir lebt. You know, your focus. Dein Fokus. Ist sehr wichtig. Where is your focus? Wo liegt dein Fokus? If Christ is in you. Wenn Christus in dir ist. If he dwell in you. Wenn er in dir wohnt. You are to let your mind know that. Lass du deine Gedanken das that wissen. You are never alone. Dass ihr nicht alleine that seid. Live in you. Dass er in euch lebt. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Neither yield yourself members or as instruments of righteousness unto sin, but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Praise the Lord. What then shall we sin because we are not under the law but under grace? God forbid. Know ye not that to whom you yield yourself servant to obey is servant you are to whom you obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17. But God be thanked that you were the servant of sin. Before you became a child of God. Bevor du ein Kind Gottes wurdest. You were the servant of sin. Warst du ein Knecht der Sünde? Sin was your master. Die Sünde war dein Meister. And that's why there's no one free. Deswegen ist niemand frei. Amen. Amen. But you have obeyed from your heart that form of doctrine which was delivered you. Be then made free from sin, you became the servant of righteousness. Allow your focus to be on Christ. Christ ist dein Fokus auf Christus, ist Christus deine Gerechtigkeit. Praise the Lord. In verse 6, he said, you serve sin. Ihr dient der Sünde. How do you serve sin? Wie dienen wir der Sünde? Again, I said, you don't serve sin by your lying, by your stealing. Wir dienen Sünde nicht, indem wir lügen oder stehlen. Wir dienen focus. Der Sünde, indem wir unseren Fokus auf nicht auf Jesus haben. Amen. I don't want to steal. We take your focus on that very thing you don't want to do. Wenn wir die ganze Zeit denken, ich will etwas nicht machen, dann wird man umso mehr über diese Sache, die man nicht machen will, nachdenken. I don't want to steal, to kill, to fornicate. That is how you self-sin. So dienen wir der Sünde, weil unsere Gedanken die ganze Zeit davon umgeben sind. You see, I want to be holy. Ich will heilig sein. It means you don't believe you are even holy. Das heißt, du glaubst, dass du heilig Amen. Bist. Amen. I want to. It's under law. You are under law. Wir wollen, dann bist du im Gesetz. I don't want to sin. Ich will nicht sündigen. You are under law. Dann sind wir im Gesetz. I am not a sinner. Ich bin kein Sünder. That is grace. Das ist Gnade. I don't know if you are getting it too. Praise the Lord. Hallelujah. You know, grace and law, they cover everything. Gnade und Gesetz umgeben alles in unserem Leben. You are either in any decision you take. Jede Entscheidung, die wir whatever treffen. Whatever you speak, is it, you are either under law or you are under grace. Sprichst, entweder bist du in der Gnade oder im Gesetz. I want to be holy. Ich will heilig sein. It's law. Ist auch wieder Gesetz. It is walking by sight. Du lebst per Sicht damit. Amen. You see yourself walking by sight. Du siehst dich selbst, indem du in per Sicht gehst. I am holy is grace. Aber zu sagen, dass man heilig ist, das Amen. Ist Gnade. And it is walking by faith. Und das ist zum Glauben wandeln. I want to be holy. Ich möchte heilig sein. It means I am not holy. Heißt, ich bin eben nicht heilig. Amen. I'm seeing what I'm doing. Ich sehe auf, ich schaue auf das, was ich tue. I'm not seeing what Christ did for me. Und nicht auf das, was Christus He gave für mich getan me hat. Holiness. Er gab mir seine eigene Heiligkeit. Praise the Lord. Halleluja. You know, I want to be holy. It means I'm seeing what I'm doing. Bin ich heilig, dann schaue ich auf das, was ich tue. I am holy. It means I am sagen, seeing what he did for me. Ich sehe das, was er für mich getan hat. Praise the Lord. Halleluja. I am not going to be holy. Ich werde nicht heilig sein. I am holy. Denn ich bin schon heilig. I'm not learning to be holy. Ich lerne nicht heilig zu sein. I am going to be holy is future tense. Zu sagen, ich werde heilig sein, es liegt in der Zukunft. Amen. Amen. It means you are not holy now. Das heißt, du bist nicht jetzt heilig. Amen. I am holy is present tense. Also sagen, ich bin heilig, das ist Glauben, das ist jetzt. I am holy is grace. Das ist Gnade. It is walking by faith. Das ist im Glauben wandeln. Praise the Lord. Halleluja. Walking by faith. Im Glauben wandeln. Is believing Christ in you. Ist an Christus in uns glauben. I don't want to sin is law. Wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen wollen, dann ist es ein Gesetz. I am not a sinner is grace. Aber zu glauben, dass man kein Sünder ist. Your focus to, for your focus to be, I don't want to sin, I don't want to sin. You are under law. Wenn du immer im Fokus hast, ich will nicht sündigen, ich will nicht sündigen, dann wirst du erst recht sündigen, weil du der Sünde nicht ausweichen kannst. The more you are saying you don't want to sin, the more you are going to sin. Und umso mehr du nicht sündigen willst, umso mehr wirst du es tun. What do you do? You take your focus on Christ. That's how you drive out the darkness. Und so verscheust du die Dunkelheit. Is somebody getting it? Jesus never called us sinners. Jesus hat uns nicht Sünder genannt. He called them sinners. Er hat aber die Ungläubigen Sünder genannt. Amen. Lukas 6. Praise the Lord. Halleluja. Luke 6. From verse 32. Lukas 6. 32. He said, for if you love them which love you, What thank have ye? For sinners also love those that love them. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Sinners. Die Sünder. It means you are different. Das heißt, wir sind keine Sünder. Because he paid the price. Weil er den Preis bezahlt hat, unsere Sünde. Amen. But they have to pay their own price. Aber sie müssen selbst zahlen. Amen. 32. For if you love them, 33. And if you do good to them which do good to you, what thank have ye? For sinners also do even the same. And if you lend to them of whom you hope to receive, what thank have ye? For sinners also lend to sinners. Yeah. Is somebody getting it? Mm-hmm. Sinner lend to sinner. Sünder leihen den Sündern. To receive as much again. But love your enemy and do good and lend, hoping for nothing again. You see, he separates you. He says, he's here, he's separate. He's just, he's making a separation between you and them. Distinction. Distinction. Sorry, thank you, Shat. Hier ist eine ganz klare Unterscheidung. He said, you are not like them. Wir sind nicht wie sie. You are different from them. Wir sind anders als sie. They are sinners, but you are not a sinner. Aber du bist kein Sünder. And stop seeing yourself like that. Und deswegen sollen wir aufhören, uns so zu sehen. Amen. Amen. Praise the Lord. You are not a sinner. Du bist kein Sünder. Because of 1 Corinthians 5:21. Let's go to 1 Corinthians 5:21 and see why you are not a sinner. 1 Korinther 5:21. That is why you are no longer a sinner. Deswegen bist du kein Sünder mehr. 1 Corinthians 5. Praise the Lord. I'm coming. Sorry, 2 Corinthians 5:21. For he had made him to be sin for us who knew no sin. You see it? That we might be made the righteousness of God in him. Praise the Lord. Hallelujah. This is the reason why you are not a sinner. Deswegen sind wir keine Sünder. Amen. Amen. He took your sin. Er hat unsere Sünde von he uns became a sin. Er wurde zur Sünde. He became sinner. And you righteous. Und du gerecht. The Bible calls you blameless. Die Bibel nennt uns schuldlos. Under grace you are blameless. In der Gnade sind wir schuldlos. Amen. Amen. For God to walk with you, you have to be blameless. Damit Gott mit dir arbeiten kann, musst du schuldlos sein. He can never walk with a sinner. Er kann nicht mit einem Sünder arbeiten. Amen. Amen. You know, when Jesus became sin, he was rejected by his father. Als Jesus zur Sünde wurde er verweigert vom Vater. Why have you rejected me? Wieso hast du mich verweigert? Amen. Hat Jesus gesagt. Why have you forsaken me? Wieso hast du mich verlassen? Amen. Amen. Why? Because he became a sin. Weil er zur Sünde wurde. Amen. Amen. God love us. Gott liebt uns. He loved the world. He loved the er liebt people. Die Welt, er liebt die Menschen. He has sin. Aber er hasst die Sünde. Amen. Amen. And that is why he sent somebody to pay the price. Deswegen hat er seinen eigenen Sohn geschickt, um diesen Preis der Sünde zu zahlen. Amen. Amen. He came by himself to pay the price. Er kam selbst, um diese Sünde, diesen Preis zu bezahlen. He has sin. Weil die Sünde hasst. You know, for you to be a sinner, it has never been your fault. Und dass du ein Sünder bist, ist noch nicht mal deine Schuld. You inherited it. Haben wir die Sünde geerbt. It has been your inheritance. Das ist unser Erbe. Amen. From Adam, from Eve. Amen. Von Adam und Eva. Amen. We have been born sinners. We are born sinners. Wir sind geborene Sünder. You know, David said that in sin did my mother conceive me. David hat gesagt, in Sünde hat meine Mutter mich gezeugt. You know, God never even blame us for those sins. Und Gott macht uns ja auch nicht schuldig für diese Sünden. Why? That is why he brought Jesus to pay the price. Und deswegen hat er auch Jesus gebracht, damit er diese Schuld bezahlt, weil er weiß, dass wir ihn vererbt haben. That disobeyed him is gone. Die Person, die ihn missachtet hat und die das sozusagen das Ganze empfacht hat, diesen Fluch, der ist ja tot. Adam ist ja schon verstorben. Praise the Lord. And that is why your righteousness does not depend on what you do also. Aber genau so hängt auch deine Gerechtigkeit nicht von deinem Tun ab. Amen. Amen. It depends on what Jesus did. Es hängt von dem ab, was Jesus Christus für dich getan hat. People don't like it. Amen. Leuten passt das aber nicht. You know, without God's grace. Ohne Gottes Gnade. No one can walk with God. Kann niemand mit Gott gehen? He said, the Bible said Moses found grace. Mose hat Gnade gefunden. Noah found grace. Noah hat Gnade gefunden. Praise the Lord. Halleluja. You know in John 5 verse 14. Johannes 5, 14. The Bible, you know, Jesus told somebody, said, go and sin no more. That Jesus zu jemandem gesagt, geh und sündige nicht mehr. You know, there's nothing like that. You can never go and sin no more. Aber das kannst du gar nicht umsetzen. Amen. Amen. No one can live without sin. Keiner kann ohne Sünde einfach leben. You know, people don't even know what is sin before God. Und Leute glauben das nicht und verstehen das nicht, weil sie nicht mal wissen, we only know what is sin before man. Wir wissen nur, was Sünde ist für Menschen. You know, with people, country to country, they know they have their differences. So if you smoke cigarettes, you go to hell. In verschiedenen Ländern oder in verschiedenen Lehren gibt es verschiedene Sachen, wo man weiß, okay, ich darf nicht töten, ich sollte vielleicht nicht über Rot fahren und rauchen an Orten, an denen man nicht rauchen darf, ist auch nicht richtig. Es gibt verschiedene Sachen, die wir als Sünde sehen. Praise the Lord. Amen. Ja. You don't drive darkness out by pursuing darkness. Aber du verscheuchst die Dunkelheit nicht. Du kannst die Dunkelheit nicht verscheuchen einfach so. Amen. Amen. God saw darkness. He spoke light. Gott hat die Dunkelheit gesehen und hat Licht gesprochen. You don't drive out darkness to unlight. Du kannst die Dunkelheit nicht verscheuchen und irgendwann wird es auf einmal Licht. You unlight. Wenn du machst das Licht an und dann ist die Dunkelheit verschwunden. You get it. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. No flesh can drive out darkness. Kein Fleisch kann Dunkelheit verscheuchen. Because flesh itself is darkness. Denn das Fleisch selbst ist die Dunkelheit. Only Christ is light. Nur Christus selbst ist das Licht. No, John 8:12. Amen. Johannes 8:12. He said, I am the light of this world. Ich bin das Licht dieser Welt. Amen. Amen. So also is John 12:46. Johannes 12:46. I am the light of this world. Ich bin das Licht dieser Welt. And without him you are not light, you are darkness. Sind wir nicht das Licht, sondern Dunkelheit. You know, anywhere you go, you are the light of that very place. Da sind wir das Licht. Some of us don't even believe that. Einige von uns glauben das noch nicht mal. Amen. Amen. You are the light of anywhere you go. Wir sind das Licht von egal welchem Ort, in dem wir sind. Without Christ, you are not the light. Ohne Christus sind wir nicht das Licht. And you cannot take out darkness. Und du wirst die Dunkelheit nicht verscheuchen können. You are the light of this world because of Christ in you. Wir sind das Licht dieser Welt wegen Christus in uns. Amen. Remember, the Holy Spirit indwells believers. Der Heilige Geist wohnt in den Kindern Gottes. Be aware of who you are now. Sei dir bewusst, know who you are. Wisst du, wer du bist? Amen. You cannot get rid of sin if your focus is on sin. Wir können der Sünde nicht ausweichen, wenn unser Fokus auf Sünde ist. No flesh can defeat sin. Aber kein Fleisch kann die Sünde bekämpfen. And also no flesh can defeat depression. Genauso kann auch kein Fleisch die Depression bekämpfen. Defeat depression is very easy. Depression zu bekämpfen ist sehr einfach. Allow your mind to be full of Christ. Zulass es unsere Gedanken voll sind von Christus. Wrong. Dann wird auch die Depression just weichen. Like sin. Amen. Genauso wie Sünde. Just also frustration. Genauso wie Frustration. Amen. If your focus is out of Christ, wenn dein Fokus nicht auf Christus ist, dann ist es klar, dass du frustriert bist. John 15, Jesus said, without me, you can do nothing. Steht ohne mich, sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. If you don't allow me to be your focus, wenn ihr nicht zulässt, dass ich euer Fokus bin, werdet ihr nichts tun können. You will be frustrated. Dann werdet ihr frustriert sein. You will sein. Be depressed. Ihr werdet depressiv Amen. Sein. Amen. If you take your focus away from wenn Christ, ihr eure Augen wegnehmt von Christus, you will condemn yourself werdet to ihr death. Euch verurteilen bis in den Tod hinein. You will be depressed. Frustrated. Man wird depressiv sein, frustriert sein. You condemn yourself. Und sich selbst verurteilen. You get rid of sin by seeing Christ. Sünde umgehen wir, indem wir Christus sehen. You see what he did for you. Indem wir auf das schauen, was er für uns getan you hat. You meditate on him. Wir sehen über ihn nach. God kind of love. Über seine Liebe. How much he loves you. Wie sehr er uns liebt. Amen. Amen. Meditate on his love for you. Über seine Liebe nachsinnen. Praise the Lord. Romans 13. Let us go to Romans 13. Römer 13. Verse 9 and 10. Römer 13, Vers 9 und 10. He said, for this thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not steal. You see, can you see the commandments here? Seht ihr die Gebote hier? Thou shalt not bear false witness. Thou shalt not convert. That And if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love your neighbor as yourself. Love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. That is Christ. Christ is the fulfilling of the law. Amen. Christus ist die Erfüllung des Gesetzes. Christ is love. God Christus is love. Liebe, Gott ist Liebe. Amen. Amen. Again, I don't want to sin is law. Zu sagen, dass ich nicht sündigen will, ist Gesetz. You cannot save yourself. Denn du kannst dich selbst nicht retten. You know, I don't want to sin. Ich will nicht sündigen. It means I want to save myself. Heißt, ich will mich selbst retten. Amen. Amen. Struggling with sin means you want to save yourself. Gegen Sünde anzukämpfen bedeutet, du willst dich davor retten. You don't struggle with something that is dead. Aber du kämpfst nicht gegen etwas, was schon tot Amen. Ist. Amen. You don't struggle with what is dead and buried. Du kämpfst nicht mit etwas, was tot und begraben ist. You cannot save yourself. Du kannst dich selbst nicht retten. And law is spiritual. Und das Gesetz ist geistlich. And no flesh can solve the Und kein problem Fleisch of sin. Kann das Problem der Sünde lösen. I don't want to do it. I don't want to do it. Das nicht tun zu wollen. Amen. It means you are the one doing it. Bedeutet, dass du es selber tust. I am saved from sin. Ich bin errettet von der Sünde. That is grace. Das ist Gnade. And that is faith. Das ist auch Glauben. I am saved. Ich bin errettet. I'm not. I am going to be saved. Bin nicht. Ich werde irgendwann errettet sein. Amen. Amen. I I am not a sinner. Ich bin kein Sünder. It is not, I'm not going to be a sinner. Nicht, ich werde kein Sünder sein. I don't want to sin. Oder ich werde nicht mehr sündigen wollen. Our focus should not be, I don't want to sin. Unser Fokus sollte nicht sein, dass wir nicht mehr sündigen wollen. But what Christ did for us. Unser Fokus muss auf dem liegen, was Christus für uns getan hat. You see yourself, it is always, I don't want to sin. Wenn wir auf uns selbst schauen, wenn wir immer sagen, ich will nicht sündigen, ich will nicht sündigen. And the Holy Spirit works for Christ's sake. Hello. Und der Heilige Geist arbeitet nur um Christus willen. Und nicht für das Fleisch. See? The Holy Spirit cannot help you if der Heilige Geist I don't want to sin. Kann dir nicht helfen, wenn du die ganze Zeit sagst, ich will nicht sündigen, ich will he nicht sündigen. Can only help you. Ich kann dir nur helfen, if your focus is Christ. Wenn dein Fokus auf Christus liegt. If you remind yourself of Christ, wenn du dich an das, was er getan hat, erinnerst, dann kann der Heilige Geist dir auch helfen. Amen. Amen. Praise the Lord. Ja. And under law, you cannot hear the voice of the Holy Spirit. Und im Gesetz wirst du die Stimme des Heiligen Geistes nicht hören. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You see Christ and not you see yourself. Wir sehen Christus und nicht uns selbst. You know in John 3:14. Johannes 3:14. And verse 15. Und 15. How you believe in him is you see him. Wir glauben an ihn, an dem wir ihn sehen. And not you see yourself. Und nicht uns selbst sehen. Amen. Amen. You know, this verse talk chapter and verse, it talks about how you see him. In diesem Kapitel und Vers geht's darum, wie wir ihn how sehen. How do you see him? Wie sehen wir ihn? You remind yourself of him. That's wir how you see ihn erinnern. Him. So sehen wir ihn. Amen. Amen. How to see Jesus? Wie Jesus reminding sehen. Yourself of Jesus. Uns an Jesus erinnern. That's how you see him. So sehen wir ihn. And you choose him. Amen. Dann entscheiden wir uns für ihn. In John 3:14, Moses lifted up the serpent. Those that see it. I say, in Numbers 21:9, he beheld, let us go there, John 3, amen, John 3, praise the Lord, hallelujah, John 3:14, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Amen. Mm-hmm. You know, there was a problem. They were having a problem in the wilderness. Amen. In der Wüste gab es ein Problem bei den Kindern Israels. And Moses made. Let's go there. Number 21. Put something here. Go to number 21. 4. Mose 21. He made a serpent out of a bronze. And. Let me get there. Number 21, verse 9. Peter Mose 21, verse 9. Verse 9. And Moses made a serpent of brass. Amen. Mm. And put it upon a pole. And it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. Exactly what is there is what is in John 3:14. Und das, was hier passiert, wird in Johannes 3:14 erklärt. And there is connecting it. There's connection between that brass serpent. Christ. Es gibt eine Verbindung zwischen dieser ehrenen Schlange und Christus. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Praise the Lord. Hallelujah. That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Johannes 3, Vers 14. Those that see it, you know, if you see it, if you see Jesus, you will be saved. Wenn du Jesus siehst, auf ihn schaust, bist du errettet. Those that look at that serpent. Genauso wie die Leute, die auf diese Schlange geschaut haben, dann errettet worden und nicht gestorben sind durch das Schlangengift. You see Jesus, what he did for you. Wir sehen Jesus und das, was er für uns getan hat. That is how you get rid of sin. So werden wir die Sünde los. In Psalm 119, Vers 11. In Psalm 119:11. He says, "Your word have I hid in me, that I may not sin against you." Sagt Gott, dass steht, dass David sagt, dass er Gottes Wort in seinem Herzen verborgen hat, damit er nicht gegen Gott sündigt. Amen. Amen. Your word have I hidden in my heart, so that I will not sin against you. It means, see, Jesus is how you are saved. That is how you are not going to sin against God. Wenn wir Jesus sehen, so sündigen wir nicht gegen Gott. And not by focusing on I don't want to sin. Und nicht darauf uns fokussieren, dass wir nicht sündigen wollen. And how to fall in love. Und wie wir uns in Christus verlieben, ist, indem wir darüber nachsinnen, wie sehr er uns liebt. So also how to hate. Genauso wie wir das Böse hassen. Wenn wir jemanden hassen wollen, dann denkt man natürlich über die schrecklichen Dinge, die diese Person uns angetan hat, nach. Again, the Spirit indwelt believers. Der Geist Gottes wohnt in uns Kindern Gottes. He did not only bet you. Er hat uns nicht nur geboren. He lives in you. Er lebt auch in uns. There is one Holy Spirit. Es gibt einen Heiligen Geist. But many operations. Aber viele Werke. Amen. There is one Holy Spirit. Ein Heiliger but Geist. Many operations. Aber viele Werke. Just as there is one electricity. Genau wie es Strom gibt. Mit Strom kann man vieles anfangen. Amen. You know, electricity is electricity. The same is in every home. Amen. Also Strom ist überall Strom. However, you know, some are using it in ironing. Amen. Manche nutzen es, um zu bügeln. Some of us use it in fan, that is ventilator, amen. Oder für einen Ventilator. Television. Für einen Fernseher. Air condition. Some in computers, andere amen. Für einen PC. And there are many manifestations of one power based on the need. Und das zeigt einfach, dass es viele Manifestationen von dieser einen Kraft gibt, die sozusagen sich in verschiedenen Sachen zeigt. Wie gesagt, im Fernseher oder durch den Ventilator oder durch das Bügeleisen. They are coming from electricity. Aber das alles wird durch Strom geleitet. So also all the power of God. Genauso ist es auch mit der Kraft Gottes. From the same place, sie kommt vom gleichen Ort, vom Heiligen Geist. Amen. Amen. He is the healer. Er ist der Heiler. He is the provider. Er ist der Versorger. He is the helper. Er ist der Helfer. He is the power of God. Er ist die Kraft Gottes. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The Bible speaks two distinction of experiencing in believer's life concerning the Holy Spirit. Distinguishes between, meinst du? That is to be saved and baptism of the Holy Spirit. Die Bibel unterscheidet. So distinct. Distinguishes between. No, I'm not saying separation. Was heißt? That is two things. Okay. Or let me say two elements. Two things. Okay. Die Bibel spricht über zwei Sachen. Concerning believers. Die believers' life. Über das Leben der Kinder Gottes. The receiving of the Holy Spirit. Entweder die Empfängnis vom Heiligen Geist. Through conversion, you see, conversion. That is, you are now saved. You became born again. Salvation, through salvation, that's born again. For with the heart man believeth unto righteousness. With the mouth confession is made unto salvation. Mit dem Herzen glauben wir und mit dem Mund sprechen wir aus, dass wir Kinder Gottes sind. And every person who believes on the Lord Jesus jeder, Christ, der an den Herrn Jesus from Christus heart, glaubt, von Herzen, genuinely accept the work of the atonement. Ehrlich und wirklich das akzeptiert, was Christus am Kreuz getan hat für uns. If you genuinely receive it, wenn du das wirklich akzeptierst und the Holy empfängst, come into you, ist der Heilige Geist in dir and live in you. Und lebt Amen. In dir. Amen. So everyone who believes that Jesus Christ is the Lord, jeder, der glaubt, the Holy Spirit. Dass Jesus Christus Herr ist, hat den Heiligen Geist in dir. If you believe and accept him and receive him, wenn du ihn akzeptierst und empfängst, you have the Holy Spirit in you. Hast du den Heiligen Geist in dir. Praise the Lord. Halleluja. Let's go to John 14. Johannes 14. John 14. John 14:23. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Praise the Lord. Amen. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. And in John 14:17. You are still in John 14, okay? Even the Spirit of Truth, verse 17, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. But you know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Praise the Lord. Hallelujah. So everyone who believes have the Holy Spirit on the inside. Jeder, der glaubt, hat den Heiligen Geist in sich. However, there is another that Jesus talked about, and that is the baptism of the Holy Spirit. Aber trotzdem gibt es noch die Taufe des Heiligen Geistes, von der Jesus Christus spricht. So we got the receiving of it, and also the baptism of it. Also können wir den Heiligen Geist empfangen und wir können ihn getauft sein. You know, I hope you know when the disciples receive. When they became saved, when they were born again, John 20:22. Quickly go there. Please. Jünger wiedergeboren worden. John 20:22. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Amen. Amen. Jesus still breathes on us today. Jesus haucht uns immer noch an. Amen. Amen. Once you receive him, he breathes into you. Akzeptierst und haucht er dich an. His spirit comes into you Dein and Geist live ist in you. Dir. Du lebst. Du bist. Du er lebt in dir. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And in Romans 8. Römer 8. Also Acts 1, verse 8. Und auch eine Apostelgeschichte. You know, after breathing on them, nachdem er sie angehaucht he said hat, they should not preach, hat er gesagt, sie until sollen nicht they receive the power. Erst wenn sie die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. The reason you don't go and preach. Der Grund, weshalb until you are baptized with the Holy Spirit. Gehst und predigst, bevor du den Heiligen Geist hast. You see that the Holy Spirit becomes the water that you are soaked in. Der Heilige Geist muss das Wasser sein, das du getaucht bist. So Jesus separates conversion from baptism. Deswegen trennt Jesus Christus diese Empfängnis vom, von der Taufe. In Acts 1, verse 8. Look at Acts 1, verse 8. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Where you shall receive power. Okay, verse 4. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he, you shall hear of me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Ghost is the water that you are going to be deep into, that is going to soak you. Das ist dieser Heilige Geist, der dich umgeben wird. You will never live a victorious life until you are baptized with the Holy Spirit. Kein erfolgreiches Leben führen, was Christus verherrlicht, wenn wir nicht die Taufe des Heiligen Geistes haben. And you will never live a victorious life. Wir werden auch kein erfolgreiches Leben führen, wenn wir keine Beziehung haben mit dem Heiligen Geist. Amen. Amen. You can never have a victorious life if you keep on ignoring the Holy Spirit. Wir können kein erfolgreiches Leben haben, wenn wir den Heiligen Geist ignorieren. Because the Holy Ghost is the power of God. Weil der Heilige Geist die Kraft Gottes ist. Can you explain what victorious means? A victorious life is not a life with car, with money, with that is not a victorious life. Ein erfolgreiches Leben, damit meine ich nicht Geld und Autos und Häuser. A victorious life is Galatians 5:22-23. Ein erfolgreiches Leben ist Galater 5. That's a victorious life. Die Frucht des Geistes. The fruit of the Spirit. Die Frucht des Geistes, die in deinem Leben. A victorious life is not about car. Ein erfolgreiches Leben geht nicht um Auto, um das Haus. It's not about how much you have in your account. Wie viel du auf dem Konto hast. It's about the Christ in you. Es geht um Christus in dir. Amen. Because you can have everything and du kannst das alles haben, still be depressed. Aber dennoch depressiv sein. Amen. Amen. A victorious life in Christ's world is not about house, car or whatever it is. It is outside there. Amen. Amen. The man called, I have that later. Amen. Though the time has gone. Baptism is the Greek word for baptismo. Amen. It's a Greek word. Amen. And it means two things. To submerge. That is, and to soak. To submerge inside water. To be deep inside water. You are now deep, being deep into the Holy Spirit. Amen. Du wirst jetzt in den Heiligen Geist getauft und er umgibt dich. No longer just water. Und nicht nur Wasser. The Holy Spirit doesn't only come to your life, but he wants to soak your life. Der Heilige Geist will nicht nur in dein Leben kommen, sondern er will dein Leben he wants to soak your life. Tauchen. Er will in dein Leben eindringen. The Holy Spirit will become the water that you are soaking. Er ist das Wasser, was dein Leben umgibt. And he's the one that you know before you do anything, he's aware of them, and you are to know that he's aware, and you are to also allow him to be aware of whatever you are doing. Und du musst zulassen, dass er von allem, was du tust, Bescheid weiß. A lot of people are having problems walking in the power of God. Viele haben Probleme in der Kraft Gottes zu wandeln. To walk in the power of God is not about having money. Kraft Gottes zu wandeln bedeutet nicht Geld zu haben. I'm not sick. Oder ohne Krankheit I zu sein. Don't have any problem. Oder keine Probleme zu haben. That is not walking in the power of God. Das heißt nicht in der Kraft Gottes zu wandeln. You know not you know what this world called problem as a whole. Amen. Was diese Welt Problem nennt. To walk in the power of God is to bear fruit, God kind Kraft of fruit. Gottes zu wandeln bedeutet, Gottes Frucht zu erzeugen, zu bringen. The flesh have their fruit. Denn das Fleisch hat ihre Frucht. The religion have their fruit. Die Religion hat auch ihre the Frucht. The natural world have their die natürliche Welt hat ihre Frucht. To walk in Christ's power is not. Christus zu wandeln. It's not about things. Da geht es nicht um Dinge. It is to bear the fruit of the Spirit. Und es geht darum, die Frucht des Geistes zu erzeugen. So, wenn ein Same gesät ist, wird es Frucht geben. And Jesus help us to know the fruit of the Spirit. Und Jesus hilft uns, die Frucht des Geistes zu erkennen. Galater 5. The fruit of the Spirit. Galatians 5. It's not about things. Es geht nicht um Dinge. No, you will have things. Amen. Wenn du Sachen haben wirst. No, you will have them. Amen. Du wirst sie haben. That you don't pursue them, they aber pursue du wirst nicht hinter diesen Sachen her. Amen. Sie sind hinter dir her. No, no, it's not about money. Es geht nicht um Geld. No, you will have money. Du wirst Geld haben. No, don't look at people that follow God. None of them have ever. Die Leute, die Gott folgen, have. None of them were poor. Keiner von ihnen look war arm. Look at David. Look at Solomon. Look at Abraham. Just name them. Amen. Amen. None of them. Niemand von ihnen war arm. Praise the Lord. Halleluja. The word pursued them. Der Reichtum war hinter ihnen her. They did not pursue the word. Sie waren nicht hinter dem Reichtum her. They did God. Aber sie haben, waren hinter Gott her. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Galatians 5:22-23. Galater 5, 22 und 23. But the fruit of the Spirit is love, God kind of love, and not the natural love. Not the love that you reject Christ. It's not the love, you know, the love, God kind of love is unconditional love. Gottes Liebe ist bedingungslos. You know, in the world today, there is no love. In dieser Welt gibt es keine Liebe. You know, when you know there is no love. Wisst ihr, wie man das sieht? Wait until somebody offends you. Warte, bis irgendjemand einen Fehler macht oder dich provoziert, dann weißt du, wie dünn und wie mickrig deine Liebe eigentlich ist. Wir haben Gott oft verärgert und provoziert. Aber dennoch ist er gekommen, für uns zu sterben. Er sagt, dass die Früchte des Geistes ist Liebe, Joy, Peace, Long-Suffering, Gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. You see, the fruit of the Spirit. Die Frucht des Geistes. These are the work of God. That's the power, the manifestation, what he wants us to have. Actually, it is what he wants us to have. Es ist das, was er für uns möchte, für uns will. It is to bear fruit. Frucht zu bringen. Amen. Amen. The work in Christ's power is to bear Christ's fruit. In Gottes Kraft zu wandeln bedeutet Frucht zu bringen. Yeah, look at it. There is nothing like money. The das fruit. Nicht Geld. It did not say Nein. Money, house, car. Häuser oder Autos. Amen. Amen. It is love, joy, wenn Liebe, peace, Freude, Frieden, long-suffering. Freundlichkeit. Amen. Amen. And all this also have their fruit. Und das alles hat auch seine Frucht. Amen. Amen. God kind of love have its own fruit. Gottes Liebe hat ihre Frucht. If you are loving somebody with God kind of love, wenn wir jemanden mit Gottes Liebe lieben, dann wird es Frucht bringen. Amen. Amen. If you are having the joy of the Lord, wenn wir die Freude des Herrn haben, more surely you see the fruit. Wenn wir die Frucht sehen. Amen. Amen. If you are having the peace of Christ, wenn wir den Frieden von Christus haben, also fruit. Da and ist if auch the long suffering also, the long suffering. Auch die Langmut. Praise the Lord. Halleluja. Because of the time, we will stop. Amen. Amen. And please, that of long suffering is God kind of long suffering. Und auch in der Langmut geht es um Gottes Langmut. There is no suffering in Christ's world. Which he is looking unto Jesus. Und das bedeutet auch, auf Jesus zu schauen. Believing him, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. You no longer look at the time. Wir schauen nicht auf die Zeit. No, look at your age. Und auf unser Alter. No, age can disturb the natural man. Weil das Alter kann den natürlichen Menschen beeinträchtigen. Aber hier als Kinder Gottes ist das Alter kein Problem. There is no age limit. Das ist kein keine Altersbegrenzung yes, für uns. Nothing can stop you. Nichts kann uns aufhalten, das zu tun, was Christus für uns möchte. To be the beginning and the end of everything. Wenn wir zulassen, dass Christus Anfang und Ende ist von allem, was wir tun. Amen. Amen. If you allow Christ to be the author and the finisher of your faith. Wenn wir zulassen, dass Christus der Autor und Vollender unseres Glaubens ist. Age can never disturb you. Dann ist das Alter, die Zeit kein Problem. You know, I don't tell people what to do. Ich sage Leuten nicht, was sie tun sollen. I just want you to have relationship with the Holy Spirit. Ich möchte einfach, dass du Beziehung hast mit dem Heiligen Geist. Let the Holy Spirit tell you what to do. Lass du das Heilige Geist dir sagen, was du tun sollst. Amen. Amen. You know, in the natural world we look at age so much. Natürlich, wir schauen wie immer auf das Alter. The age, you know, sometimes your age, because of your age, you cannot do certain things. Wegen unserem Alter können wir bestimmte Sachen nicht mehr machen. But if you are a child of God, aber wenn wir Kind Gottes sind, age is no issue. Ist das Alter kein Problem für uns? Your problem is where your focus is. Unser Problem ist, wo liegt unser Fokus? Auf Christus oder auf was anderem? If you sow the same seed like them, wenn wir den gleichen Samen sehen wie sie, you are going to have the same fruit like wenn wir das gleiche Ergebnis haben wie sie. Amen. Amen. If you believe the same thing like them, wenn wir das gleiche glauben wie sie, or what they are saying, oder das glauben, was you sie know, sagen, the natural world can be saying the age. Your age is too much. You are too old. Die natürliche Welt kann sagen, du bist zu alt dafür. But if you believe Christ, aber wenn du an Christus glaubst, and you submit it to Christ, und du Christus übergibst, was immer es ist, dann wird er dein Leben leiten. If even when you don't, if you don't even have it, auch wenn du es nicht hast. Amen. Amen. You know, sometimes what we even want to have is not what he wants us to have. Manchmal ist das, was wir haben wollen, nicht das, was er für you uns know hat. That. What we want to have is not what he wants us was to have. Wir haben wollen, ist nicht das, was er will für if uns. If our mind have been made up wenn for unsere Gedanken fest sind auf etwas und entschieden sind auf etwas, amen, entschlossen sind, etwas zu haben. And you know, that very thing might not be what he wants die Sache to ist have. Vielleicht nicht das, was er für mich you want something better for you. Das Besseres für you dich. Want something greater for das you. Größeres vielleicht. But for you it is all about that very thing. Aber du hast dich schon festgesetzt. Is wrong. Das ist nicht richtig. Submit whatever you are doing alles, to the Lord. Tust, dem Herrn. Amen. Amen. Tell him to direct you. Lass du das ehrlich leiten. You know how you submit it to him. Wie übergeben wir if ihm he tell you to stop it today, will you stop it? Wenn er dir heute sagen würde, dass du es lassen sollst, würdest du es lassen? Amen. If he tell you to leave it today, will you leave it? Wenn er sagt, lass es sein, würdest du es heute sein lassen? That's how you submit it also so übergibst to du him. Es ihm auch. Whatever you say to me, Lord, I'm ready to accept. Du sagst über diese Sache, you want me to leave it, I leave it. Ich bin bereit, es zu akzeptieren. Amen. Amen. I'm not saying with just mouth, with from your heart. Nicht nur mit dem Mund, sondern aus dem Herzen. Amen. This job, if you diese want Arbeit, me to leave it, I leave it. Wenn ich kündigen soll, dann kann ich kündigen. Amen. Amen. Whatever I'm doing, if you was want me to tue, leave it, I leave it. Wenn ich aufhören soll, dann kann ich aufhören. You are submitting it to him. Damit übergibst du es Christus. And he can tell you to leave it. Und natürlich kann er sagen, because he have better one for gib you. Auf, gib es auf, and weil he ich etwas Besseres habe für dich. Aber er kann auch sagen, bleib but, dabei. But when if you can say, if you that you are able to say, if you want me to leave it, I will leave it. That please him. Aber in der Lage zu sein, es loslassen zu können, das gefällt ihm. Amen. Amen. It's like Abraham, for example. Wie Abraham zum Beispiel. You know, Abraham did not kill that, did not kill Isaac. Abraham hat Isaac nicht getötet. Amen. Amen. God did not allow him to Gott do that. Gott hat nicht zugelassen, dass er das tut. Amen. Amen. So, if you say, if you want me to leave it, I leave it. I want to obey you. Whatever you want is what I want. Was immer du willst, das möchte ich. And you like ja. Abraham, God said, give me your son. Und bei Abraham hat Gott gesagt, gib mir deinen Sohn. God, you know, he did not kill that son. Er hat den Sohn nicht getötet. But, you know, but he obeyed God. Aber er hat Gott gehorcht. Amen. Amen. How did he obey God? Wie hat er Gott gehorcht? He did not keep that son away from God. Indem er Gott diesem Sohn nicht if you want to take this son, you can take him. Gesagt, wenn God. Du ihn nehmen willst, dann nimm ihn. Amen. And Abraham was ready to really give bereit, that son to God. Diesen Sohn Gott zu übergeben. And you so also, if you want me to leave this, genauso, this willst, very thing, I will leave it. Sache los, das and das just make up your mind that you are going to leave it. Und if you say yes. Wenn er and not half-half. Amen. Sagt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So we close for today.